Raúl Castro Ruz, Vorsitzender des Staats- und Ministerrates der Republik Kuba, richtete am 23. August ein Antworttelegramm an den verehrten Genossen Kim Jong-un, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea. Darin äußerte er seinen Dank für den herzlichen Glückwunsch von Genossen Kim Jong-un zu seinem 85. Geburtstag.